denn mit Essen heute? Gar nichts. Heute ist Hausputz. Du musst woanders essen. Eufel, du hast mir versprochen, dass ich heute bei dir essen kann. Nicht, dass ich wüsste. Wetten? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Ja, bitte? Gestatten, verehrtes Kind. Eugen Fortuna von der Allesbruchversicherung. Und was wünschen Sie? Sind Sie schon versichert? Gegen was denn? Wir versichern Sie gegen alles. Einbruch, Beinbruch, sogar Abbruch. Dass ich nicht kichere. Was soll Olivia denn schon passieren? Oh, das geschieht manchmal schneller, als Sie denken. Oh, oh, oh. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ja, aber... Wie ich sehe, sind Sie beim Großreinemachen. Dabei passieren die meisten Unfälle überhaupt. Ja, ja, ja, ja. Jetzt habe ich aber genug von Ihrem Gequatsch. Oh! Autsch! Sehen Sie, so leicht stolpert man über die Bohnenwachsdose. War's schlimm, Olivia? Ich sehe schon Sternchen. So ein Haushalt steckt eben voller Gefahren. Nun übertreiben Sie mal nicht. Das war eben reiner Zufall. Mag sein. Aber zum Beispiel, sehen Sie mal nach oben. Die Lampe, die könnte jederzeit runterkommen und jemand treffen. So ein Quatsch. Die hängt seit 10 Jahren da oben und hat sich keinen Millimeter weggerührt. Man kann nie wissen. Hau mich um. Das war ein Knall. Ein Flugzeug hat die Schallmauer durchbrochen. Sehen Sie? Der Knall hat das Haus so erschüttert, dass die Lampe runtergefallen ist. Eufel! Das sehe ich selbst. Ich sehe schon wieder Sternchen. Nun haben Sie sicher gemerkt, wie wichtig es ist, gut versichert zu sein. Oh, oh, oh. Ich gebe Ihnen da gleich mal ein Formular. Das können Sie mal ausfüllen. Jetzt reicht's. Verschwinde. Und lass mich hier nie wieder blicken. Oh je. Oh je. Man hat es nicht leicht. Der Kerl hätte wenigstens die Tür aufmachen können, bevor er mich rausschmeißt. Alles in Ordnung, Olivia. Mach dir keine Sorgen. Der Schlammbeißer kommt nicht wieder. Ach, ich glaube, er hatte doch recht. Oh, mein Kopf. Teufel, wie meinst du das? Ich hätte nie gedacht, dass einem so viel zustoßen kann. Ruf ihn schnell an und sag ihm, dass wir uns versichern wollen. Na gut, wenn's sein muss. 21, 2, 3, 4. Hallo? Hallo? Besetzt. Anscheinend gibt's noch mehr Verrückte, die sich versichern wollen. Ach, ich wage schon gar nicht mehr, irgendwas anzufassen. Vielleicht könnte ich verunglücken. Naja, bis morgen wirst du es ja wohl noch aushalten. Dann gehe ich eigens persönlich zu dieser Versicherung und schließe einen Vertrag für dich ab. Aber mir zittern vor Angst schon die Hände, Papa. Ja, ja, ja. Hör ein bisschen Radio, das beruhigt die Nerven. Ich stell's dir ein. Ach, ja. Hören Sie Nachrichten. Heute Morgen um 10.30 Uhr wurde aus dem Schloss des Grafen Pfink von Amselfeld eine Diamantensammlung gestohlen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich die Versicherungssumme auf 2,5 Milliarden Mark. Hau mich um. Jetzt verstehe ich, warum Versicherungen wichtig sind. Wo willst du hin? Eine Versicherung abschließen? Auf dem schnellsten Weg läuft Popeye zur städtischen Versicherungsgesellschaft. Denn er will nach diesen beeindruckenden Erlebnissen keine Minute mehr verlieren. Aber dort angekommen, macht er eine überraschende Entdeckung. Teufel, was ist denn da drin los? Hör doch auf zu heulen. Wir sind alle arbeitslos. Nur die Ruhe. Ihr bekommt ja gleich Arbeit. Ich will eine Versicherung abschließen. Was nützt uns denn? Unsere Gesellschaft geht bankrott, wenn sie die Diamantensammlung bezahlen muss. Aber die Polizei ist den Dieb doch bestimmt längst auf der Spur. Eben nicht. Es gibt keine Spuren. Da waren Profis am Werk. Da wird man doch etwas tun können. Ich spreche mal mit eurem Direktor. Wo ist er? Hinter der Tür da. Beruhigt euch. Popeye regelt das eigens persönlich. Ja, bitte? Tag, Direktorchen. Ach, deshalb geht bei dir keiner ans Telefon. Ich versuche, seit einer halben Stunde dich zu erreichen. Komm doch rein, mach die Tür zu. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Darf ich raten, was? Sie wollen mich auf die Diamantenklaue ansetzen, stimmt's? Genau. Ich habe schon viel über deinen Spürsinn und deine Fäuste gehört. Nimmst du an? Natürlich. Ich kann doch die armen Leute da draußen nicht im Stich lassen. Erzählen Sie mir zuerst, was die Polizei herausgefunden hat. Nicht viel. Ich habe eine geheime Information erhalten. Der Kommissar vermutet, dass Arsène Lupine hinter dem Diebstahl steckt. Wieso? Weil alle anderen Diebe der Stadt ein hieb- und stichfestes Alibi haben. Aber Arsène Lupine hat noch nie jemand geschnappt. Das macht die Sache ja so kompliziert. Dann muss ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Sie hören bald wieder von mir. Wiedersehen. Viel Glück, Popeye. Popeye weiß, dass er eine schwere Aufgabe übernommen hat. Kräftig an seiner Pfeife paffend, eilt er nach Hause, um dort in Ruhe einen Plan auszuhacken. Doch kaum tritt er über die Schwelle. Teufel, wer stört mich denn jetzt wieder? Ja? Wenn dir dein Leben lieb ist, dann lass den Auftrag der Versicherung sausen. Diese Warnung ist sehr ernst gemeint. Aha. Und wer warnt mich? Arsène Lupine. Hau mich um. Der Kerl hat einfach aufgelegt. Dieser Lupine scheint ja eine ziemliche Angst vor mir zu haben. Teufel, was ist denn nun schon wieder? Was wollen Sie? Ein Eilbrief für Popeye persönlich. Bitte schön. Danke. Bin's gespannt, wer mir einen Eilbrief schickt. Hau mich zweimal um. Das ist doch die Höhe. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten, sonst bist du ein toter Seemann. Unterschrift Arsène Lupine. Darauf muss ich erstmal einen kräftigen Spaziergang machen. Vielleicht fällt mir dabei ein, wie ich diesen Spitzbuben in die Finger kriege. Mysteriös an der ganzen Sache ist, wie er so schnell wusste, dass mich die Versicherung beauftragt hat, ihn zu fangen. Welcher Henker fährt da bloß wieder eine Privatrallye? Teufel! Der hat's auf mich abgesehen. Na warte, ein Döschen Spinat und der Tanz kann beginnen. Feine Sache, dieser Spinat. Jetzt fabriziere ich einen Frontalzusammenstoß. Angriff! Das Auto wird ja jetzt nicht mal mehr beim Schrotthändler los. Komm schon raus, du Geisterfahrer. Was denn? Keiner drin. Ich hab's geahnt. Nur ein Zettel liegt auf dem Sitz. Ich hatte dich gewarnt. Arsène Lupine. Schon wieder dieser Schlammbeißer. So langsam geht er mir gewaltig auf den Keks. Aber so leicht lasse ich mich nicht runterkriegen. Was will denn der Hubschrauber hier? Und was soll die große Kiste unter seinem Bauch? Er kommt direkt auf mich zu. Ich ahne was. Er lässt sie fallen. Er haut mich um. Der Heimtücker lässt doch glatt 5 Tonnen Backsteine auf mir ab. Wenn ich nicht so viel Spinat verfuttert hätte, wäre ich jetzt platt wie eine Flunder. Erstmal raus hier. Dann nehme ich die Verfolgung auf. Der Kerl macht sich schon wieder aus dem Staub. Geschafft. Jetzt aber nichts wie hinterher. Der Hubschrauber ist verdammt schnell, aber ich bleibe ihm unauffällig auf den Fersen. Er landet am Ufer des Sees. Jetzt habe ich ihn. Zeig dich, du Feigling. Oder muss ich es selbst nachsehen? Teufel, der Vogel ist schon wieder ausgeflogen. Der Schlammbeißer ist flink wie ein Wiesel. Jetzt haut er mit einem Motorboot ab. Aber nicht mit mir. Spinatmatrosen sind auch erstklassige Schwimmer. Faultier würde ich noch jedes Luftkissen loswerden. Da vorne liegt das Motorboot am Ufer einer Insel. Puh, ich bin's da. Aber Lupine ist schon wieder durchgebrannt. Irgendwo in der Nähe wird er schon sein. Die Insel ist ja nicht groß. Was liegt denn da? Ein schwarzer Handschuh. Ich bin's ihm also auf der Fährte. Wenn mich meine Lauscher nicht täuschen, ist eben eine Tür ins Schloss gefallen. Es muss hinter dem Busch dort sein. Tatsächlich. Eine Eisentür führt in den Fels. Dahinter muss ein Versteck sein. Moment, das haben wir gleich. Angriff! Eingang geknackt, aber keine Spur vom Täter. Da drüben in der Ecke steht was. Ein Koffer. Das muss ich mal genauer beschnüffeln. Das Ding ist ja auch noch offen. Gleich wissen wir's. Hau mich um! Hau mich um! Die Diamanten! Das gibt's doch nicht! Da wird sich das Direktorchen aber freuen. Nur dieser Arsène Lupine ist mir wieder durch die Lappen gegangen. Die Höhle muss noch einen Hinterausgang haben. Egal. Hauptsache, die Diamanten sind wieder da. Jetzt aber schnell nach Hause! Während sich Popeye auf den Heimweg macht, herrscht im Polizeipräsidium eine verzweifelte Stimmung. Aber Sie müssen etwas unternehmen, Herr Kommissar. Tut mir leid, wir tappen völlig im Dunkeln. Wir wissen nur, dass Arsène Lupine hinter dem Einbruch steckt. Ich kann Ihnen jedoch wenig Hoffnung machen, dass wir ihn erwischen. Das ist bisher noch niemandem gelungen. Was mache ich nur? Ich bin bankrott. Ich muss mein letztes Hemd verkaufen, um Graf Amsel die 2 Milliarden Versicherungssumme zahlen zu können. Was mache ich nur? Ahoi! Ich habe eine gute Nachricht. Hier sind die Diamanten. Wie hast du das nur wieder gemacht, Popeye? Ich habe dem Dieb aufgelauert und ihn bis in sein Versteck verfolgt. Dort fand ich die Diamanten. Nur er selbst ist mir leider entwischt. Kein Wunder, den bekommt niemand. Hier. Ein Scheck über 1.000 Dollar. Als Belohnung für dich, Popeye. Oh, danke. Das muss ich sofort Olivia erzählen. Wiedersehen. Ich bin's reich. Olivia wird Augen machen. Eufel, jetzt habe ich doch schon wieder vergessen, die Versicherung abzuschließen. Kehrt Marsch. Ich will Olivia nicht verärgern. Nanu, das Büro ist schon geschlossen. Vielleicht finde ich das Direktorchen in seinem Haus. Ohne Versicherungspolice brauche ich mich bei Olivia gar nicht mehr sehen zu lassen. Hoffe, dass er nicht gerade seinen Mittagsschlaf hält. Scheint nicht da zu sein. Wird ihm doch nichts passiert sein. Natürlich. Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Dieser Fiesling Lupine nimmt ihn bestimmt als Geisel, um die Versicherungssumme zu erpressen. Telefon. Kostet. Ich muss da ran. Es ist bestimmt der Erpresser. Ich komme! Ja? Wollte Ihnen nur mitteilen, dass alles geklappt hat, Direktor. Wir treffen uns um 2 in der kleinen Waldhütte. Eufel, Lupine und der Direktor stecken unter einer Decke. Ich muss dafür sorgen, dass der Direktor um 2 in die Waldhütte geht. Aber wie? Ich hab's. Ich schreib ihm einen Zettel. Er kommt. Ich muss mich verstecken. Wer hat meine Haustür eingeschlagen? Ein Zettel. Erwarte sie um 2 in der Waldhütte. Arsène Lupine, Aber wir hatten doch verabredet, dass er mich anruft. Na, egal. Ich muss mich beeilen, wenn ich rechtzeitig da sein will. Hau mich um. Sie laufen mir direkt in die Falle. Popeye folgt dem Direktor zu der kleinen Waldhütte. Er versteckt sich unter einem Fenster und kann so das Treffen der beiden Gauner belauschen. Hat dich jemand gesehen? Nein, ich war sehr vorsichtig. Außerdem sind alle so froh, dass die Diamanten wieder da sind. Die denken gar nicht dran, mich zu beschatten. Von wegen. Wenn die wüssten, dass sie die falschen und ich die echten Steinchen habe. Sehr interessant. Wir haben Popeye und die anderen ganz schön reingelegt. Du bist der größte Meisterdieb aller Zeiten. Aber war das nicht ein bisschen unvorsichtig, in mein Haus zu kommen? Wieso? Ich war nie dort. Verdammt. Ja? Was hat das zu bedeuten? Dass ihr entlarvt seid. Ergebt euch. Himmel, Popeye, der Spinatmatrose. So schnell bekommst du uns nicht. Meine Pistole. Es hat keinen Zweck, Direktorchen. Ich habe Spinat gefuttert und dann prallen die Kugeln an mir ab. Zur Hölle mit dir! Willst du mit meiner Faust Bekanntschaft machen? Bitte nicht schlagen. Wir ergeben uns, ja. Sehr vernünftig. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Spaziergang zur Polizei. Vorwärts! Gehorsam lassen sich die beiden Gangster von Popeye zur Polizei bringen. Dort ist man außer sich vor Freude. Wenn du nicht gewesen wärst, Popeye. Das hier sind die echten Klunker. Die beiden Verbrecher gehen erst mal für etliche Jahre hinter Gitter. Ohne dich hätten wir den Schwindel niemals aufgedeckt. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Ja, also, ich hätte gern die falschen Diamanten. Wenn es weiter nicht ist, hier hast du sie. Danke, Kommissar. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Popeye. Das wird eine gelungene Überraschung für Olivia. Gleich kann ich an ihre Tür klopfen und ihr die Schatulle überreichen. Eufel, was ist das? Olivias Hütte ist abgebrannt. Und ich, Trottel, habe vergessen, die Versicherung abzuschließen. Popeye, da bist du ja endlich. In meinem Haus ist das Gas ausgeströmt und als ich das Licht anschaltete, bumm. Aber zum Glück wird mir die Versicherung den Schaden ja ersetzen. Was für eine Versicherung? Ich hatte keine Zeit, eine Versicherung abzuschließen. Denn diese Diamanten... Diamanten! Oh. Hau mich um. Sie ist vor Freude ohnmächtig geworden. Aber was ist, wenn ich ihr sage, dass die Diamanten falsch sind? Oh je.